Jawohl. Guten Tag, mein Name ist Chris Kruse. Wir werden zusammen diesen Nachmittag hier diesen Countdown runterzählen, bis 18.30 Uhr dann Mavi Phoenix auf die Bühne geht. Wir übertragen euch komplett alle Konzerte heute live aus der Columbia-Halle. Haben ja eben gerade schon Backstage Milliarden und Suki getroffen. Jetzt sitzen wir wieder in unserem schönen, warmen Fritz-Studio zwischen der Columbia-Halle und dem Columbia-Theater. Ich drücke mich ein wenig, aber wir haben gleich einen Termin. Ja, wir gehen jetzt raus. Wir haben jetzt gleich einen Termin mit Leoniden, Mann. Die New Music Award-Gewinner 2017 werden auch heute für euch auftreten. Wir gehen raus. Wir müssen über den Hof. Das ist übrigens auch den Weg, den ihr nachher gehen werdet, wenn ihr denn Karten für die Columbia-Halle habt. Denn die Tickets gelten ja auch für die große Aftershow-Party im Columbia-Theater. Und da treffen wir jetzt gleich Backstage die Leoniden. So, hier erstmal, ich weiß nicht, Musik, was? Die spielen wir jetzt. Gleich Leoniden.